بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نامن الله das aller barmherzigsten barmherzigen Allahs Segen und Heil seinem Propheten Muhammad und auf all diejenigen, die ihm folgen, bis an dem Tag, an dem eine Gruppe in der Hölle sein wird und eine Gruppe im Paradiesgarten sein wird, und ein Tag, an dem die Ungläubigen dadurch gekennzeichnet sind, dass sie ihre Gesichter schwarz werden, und die Muslime dadurch gekennzeichnet werden, dass ihre Gesichter weiß werden. Im Namen Allahs beginnen wir, und wir machen inshallah von den Versen 135 bis 141 von Surat al-Baqarah. Wir sind immer noch bei Surat al-Baqarah, der zweiten Sura im Koran, die erste Sura, die in Medina abgesandt worden ist, und eine medinensische Sura ist, wie wir gesagt haben. Allah sagte, wir lesen natürlich die Übersetzung ins Deutsche. Es gibt manche Leute, die sagen, wir lesen die ungefähre Übersetzung in deutscher Sprache. Andere Leute sagen, wir lesen die Übersetzung der deutschen Sprache. Wie dem auch sei, man muss nur aufpassen, was ich von einem Muslim mal gehört habe. Er hat gesagt, man kann den Koran nicht auf Deutsch wiedergeben. Und die Aussage stimmt aber so überhaupt nicht. Also man kann sicherlich jedes Mal, wenn man eine Sprache übersetzt oder irgendeinen Satz von einer Sprache in andere übersetzt, passiert es, dass manche Worte in der originalen Sprache mehr als eine Bedeutung haben. Und wenn du natürlich dann in die neue Sprache übersetzt, dann musst du dir eine Bedeutung aussuchen. Das ist schon klar. Insofern kann man nicht hundertprozentig übersetzen. Das ist, in diesem Aspekt stimmt das. Allerdings, man kann sehr wohl dem anderssprachigen Menschen erklären, was dieses Wort bedeutet für den Muttersprachler der originalen Sprache. Und deswegen findet man in guten Übersetzungen, und das ist eigentlich nicht nur, das ist eigentlich ein Muss, dass man unten Anhänger findet, so könnte man es auch übersetzen, so könnte man es auch übersetzen, so könnte man es auch übersetzen. Also insofern, eine Übersetzung das ist nicht nur eine Eigenschaft der arabischen Sprache, sondern eine Eigenschaft, behaupte ich, von allen anderen Sprachen, die es gibt. Wir lesen die Verse folgende 135. Sie sagen, werdet Juden oder Christen, oder auch sie sagten, werdet Juden oder Christen, so seid ihr recht geleitet. Nein, vielmehr das Glaubensbekenntnis Ibrahims, Anhängers des rechten Glaubens, und er gehört nicht zum Götzendiener. Sagt, wir glauben an Allah und an das, was uns als Offenbarung herabgesandt worden ist, und an das, was zu Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakob und den Stämmen herabgesandt wurde, und an das, was Musa und Isa gegeben wurde, und an das, was den Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von ihnen, und wir sind ihm ergeben. Wenn sie an das Gleiche glauben, woran ihr glaubt, dann sind sie somit recht geleitet. Wenn sie sich jedoch abkehren, dann befinden sie sich in Widerstreit. Aber gegen sie wird Allah dir genügen. Er ist der Allhörende und Allwissende. Allahs Farbgebung. Und wessen Farbgebung ist besser als diejenige Allahs? Und ihm dienen wir. Sagt, wollt ihr mit uns über Allah streiten, wo er doch unser und euer Herr ist? Für uns sind unsere Werke und für euch sind eure Werke. Und wir sind ihm aufrichtig zugetan. Oder wollt ihr etwas sagen, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakob und die Stämme seien Juden oder Christen gewesen? Sag, wisst ihr es besser oder Allah? Wer ist ungerechter, als wer ein Zeugnis von Allah bei sich verheimlicht? Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut. Das ist eine Gemeinschaft, die schon vergangen ist. Ihr kommt zu, was sie verdient hat, und euch, was ihr verdient habt. Und ihr werdet nicht danach befragt werden, was jene zu tun pflegten. Im ersten Vers, sie sagten, werdet Juden oder Christen, hat der Imam der Mufassirun, Ibn Kathir, in seinem berühmtesten Tafsir-Auslegung, in seinem berühmtesten Koran-Auslegung erwähnt, dass es hierfür einen Offenbarungsgrund gibt, und zwar, dass ein Jude namens Abdullah ibn Surya zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, die Rechtleitung ist nicht anders, ist nichts anderes als das, worin wir uns gerade befinden. Und somit sagten sie, folgt uns, O Muhammad und deine Anhänger, dann werdet ihr rechtgeleitet sein. Und dann offenbarte Allah subhanahu wa ta'ala diese Worte, sie sagen oder sagten, werdet Juden oder Christen. Gemeint ist also, die Juden sagen, werdet Juden, und die Christen sagten, werdet Christen, so werdet ihr rechtgeleitet sein. Allerdings, auf welchem Weg werdet ihr rechtgeleitet sein? Dem Weg Allahs oder den Weg der Verehrung. Und natürlich ist das dann der Weg der Verehrung. Sag, nein, das ist die Antwort, vielmehr das Glaubensbekenntnis Ibrahims. Denn wir haben vorhin darüber geredet, letzte Woche darüber geredet, über Ibrahim a.s., ein Grund, warum er erwähnt wurde zwischen diesen Versen. Und zwar, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat Ibrahim seinen Lohn schon in diesseits gegeben und im Jenseits wird er zu den rechtschaffenen Menschen gehören. Und die Professoren haben gesagt, dass die Aussage, wir haben seinen Lohn schon in diesseits gegeben, bedeutet, dass die ganzen Himmelsreligionen, das Judentum, Christentum und der Islam, alle Religionen verehren diesen Propheten, erkennen ihn an und loben ihn und erkennen ihn als einen rechtmäßigen Menschen an. Und niemand hat ihn irgendwie geleugnet oder verworfen, sondern er wird überall in Ehren gehalten, schon in diesem Leben und im Jenseits dann sowieso. Und deswegen war die Antwort der Muslime, deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gesagt, nein, wir folgen nicht, wir sind nicht Juden oder Christen, sondern wir folgen Ibrahim a.s., dem Propheten, von dem ihr auch behauptet, ihm Anhänger von seiner Religion zu sein. Anhänger des rechten Glaubens, das war die Religion Ibrahims, Al-Hanifiyyah, was bedeutet eben das Aufrechte und gemeint ist, dass man nicht den krummen Weg geht. Der krumme Weg ist der Weg des Schirk und der aufrechte Weg ist der gerade Weg, der zu Allah subhanahu wa ta'ala direkt führt. Und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Und hier ist wir folgen dem Weg Ibrahims, der ein Einhänger des rechten Glaubens war und kein Götzendiener war. Das ist ein Anzeichen darauf, und وما كان من المشركين, aber keiner der Mushrikin, ein Anzeichen darauf, dass die Juden Christen Mushrikun sind. Und das äußert sich natürlich in Bezug auf die Juden in der Hinsicht, dass sie Uzair, wie es in Surat Tauba heißt, zum Sohne Allahs erklärt haben und dass die Christen den Messias a.s. zum Sohn Allahs erklärt haben. Und Schirk äußert sich allerdings nicht nur in diesen Sachen, sondern Schirk äußert sich, indem man irgendetwas, was nur Allah subhanahu wa ta'ala alleine zugeschrieben werden darf, jemandem anderes zuschreibt. Und Schirkiyat, das heißt Dinge, wo Schirk beinhaltet sind, gibt es im Christentum viele, viel mehr als nur, dass man Jesus als Sohn Gottes beschrieben hat, sondern die ganzen Anbetungen und Anrufungen zu heiligen, sogenannten heiligen Menschen, oder dass man glaubt, dass der Papst jemanden selig sprechen kann, oder dass irgendjemand einem anderen eine Sünde vergeben kann, wenn man ihm die Sünden bekennt, oder dass man jemanden als Vermittler nimmt zwischen sich und Allah. All dies sind Schirkiyat, wovon eine einzige genügt, dass sie einen aus dem Islam rauswerfen. Und Al-Bukhari hat in seinem Werk ein Hadith herausgegeben, sagt man auf Arabisch, oder mit überliefert, wo es heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, لا تصدقوا أهل الكتاب, das heißt, glaubt dem Volk der Schrift nicht, ولا تكذبوهم, und leugnet nicht das, was sie sagen, وقولوا, sondern sagt, wir glauben an Allah, das ist der folgende Vers, sagt, wir glauben an Allah und an das, was zu uns als Offenbarung herabgesandt worden ist und an das, was zu Ibrahim, Ismail, Ishaq und Jakob und den Ständen herabgesandt wurde und das, was Musa und Isa gegeben wurde und an das, was den Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von ihnen und wir sind ihm ergeben. Das ist also die Antwort von uns an die Juden und Christen. Wir glauben an diese alle Propheten. Und was ist mit euch? Glaubt ihr auch an diese ganzen Propheten? Die Antwort ist, nein, sie glauben nicht. Denn allein schon der Tatsache wegen, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat in Surat Ash-Shu'ara, die Dichter, كذبت عاد المرسلين, die عاد haben die Gesandten geleugnet. Und Allah sagte, كذبت قوم لوط المرسلين, das Volk von Lut hat die Gesandten verleugnet. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, كذبت قوم نوح المرسلين, das Volk von Noah hat die Gesandten geleugnet und so weiter. Das bedeutet, dass zu jedem von diesem Volk, von diesen Völkern, kam ja in Wirklichkeit nur ein Gesandter. Und trotzdem, weil sie diesen einen geleugnet haben, haben sie in Wirklichkeit alle Gesandten somit geleugnet, denn sie sind alle mit der gleichen Botschaft gekommen und sie haben diesen gleichen Herrn gedient. Und wer dem Herrn von Moses leugnet, hat somit den Herrn von Muhammad auch geleugnet. Und dieser Vers beinhaltet, dass wir an all das glauben, was Allah herabgesandt hat, sei es speziell, was auf Ibrahim herabgesandt worden ist, seine Schriftblätter, die er erhalten hat, oder was, wie Allah explizit sagt, und an das, was Moses und Jesus gegeben wurde, die Tora und das Evangelium. Und Allah sagt auch allgemein, und was, den was auf die Stämme herabgesandt wurde, was auch immer auf die Stämme herabgesandt wurde. Die Stämme sind die Kinder Israels, die 12 Kinder Israels. Jeder von diesem Kind, jedes Kind von diesen Kindern hat Allah SWT Segen in ihn gelegt, sodass ein ganzes Volk dadurch entstanden ist. Und all das, und Allah SWT hat unter ihnen, unter den Kindern Israels, viele Propheten gesandt. Man sagt, dass die meisten Propheten unter den Kindern Israels gesandt worden sind. Und nachdem Musa a.s. gestorben war, bis Isa, gab es keine Zeit, wo es keinen Propheten unter den Kindern Israels gab. Und die letzten, die ersten kennen wir kennen Musa und Harun gleichzeitig und Joscha danach, der mit ihnen nach Jerusalem eingezogen ist, wie wir schon erwähnt haben. Und wir kennen, was ist in der Zwischenzeit, sagt man, ist der Prophet, der in Surat al-Baqarah erwähnt ist, am Ende des zweiten Juz, sagt man, ist es Samuel. Salam. Und wir wissen, gegen Ende der Zeit, also ich meine jetzt Ende der Zeit, wo Isa dann kam, dass vorher eben Yahya da war, und Zakaria, Zacharias und dann Isa a.s. selbst. Na. Yahya. Genau. Und insofern gab es niemals eine Unterbrechung unter Propheten. Subhanallah, das ist einer der größten sagten Ni'am, die Allah subhanahu wa ta'ala den Kindern Israels gegeben hat. Und wir glauben an alle Propheten, seien sie erwähnt oder nicht erwähnt. Und dazwischen war auch dann Suleiman und Dawud. Ja. Und Dawud war ja der Vater von Suleiman und so weiter. Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen oder bei jemandem von ihnen. Das heißt, wir glauben an alle und wir leugnen niemanden von ihnen. Das ist damit gemeint. Und nicht, wie manche Leute denken, dass nicht manche Propheten über die anderen stehen. Selbstverständlich, Allah sagt im Koran, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Und wir haben einige Propheten über die anderen um Rangstufen erhöht. Und hier ist also gemeint, dass wir an alle glauben und nicht wie eben die Christen, die mindestens offensichtlich Muhammad sallallahu alaihi wasallam leugnen, oder die Juden, die offensichtlich Isa und Muhammad sallallahu alaihi wasallam leugnen. Und ihm sind wir ergeben, oder wir sind ihm ergeben. Hier ist eine Betonung und ist auch im Deutschen relativ gut wiedergegeben. Im Arabisch heißt es, wa nahnu lahu muslimun. Das heißt, und wir sind ihm ergeben. Man könnte auch im Arabischen sagen, wa nahnu muslimun lahu. Dann wäre die Betonung auf ihm nicht so stark. Na. Im nächsten Vers heißt es, wenn sie an das Gleiche glauben, woran ihr glaubt, das heißt, wenn sie, die Juden und Christen, an das Gleiche glauben, wie ihr Muslime glaubt, nämlich an La ilaha illallah und an die Propheten, an die Gesandten und die Engel und keinen Engel irgendwie zum Feind nehmen oder sowas, dann sind sie somit recht geleitet. Auf recht geleitet eben auf dem Weg zur Vollständigkeit und zum wahren Wissen und zum Paradies und zu Allahs Zufriedenheit und den Gärten, dessen Ausmaß das Ausmaß der sieben Himmel und der Erde ist. Wenn sie sich jedoch abkehren, das heißt den Islam ablehnen, dann befinden sie sich in Widerstreit. Und das Wort hier auf Arabisch, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ, ist unbestimmt. Das heißt, es ist nicht, dann finden sie sich im Widerstreit, sondern in Widerstreit, und ist sprachlich eine Betonung, dass es eben ein riesiger Widerstreit ist und nicht, und weil es unbetont, weil es ein unbestimmter Artikel ist, weist es darauf hin, dass es jede Form von Widerstreit beinhaltet. Und nicht eine Form, sondern alle möglichen Formen von Widerstreit. Und zwar mit uns, Muslimen, mit Allah SWT sowieso befinden sich in Widerstreit. Was haben sie gesagt? Sie haben aus dem Tawhid, dem islamischen Monotheismus, Dreifaltigkeit gemacht, die Christen und die Juden haben, wie es im authentischen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam heißt, sie haben ihre Gelehrten zu Herren genommen, weil sie ihnen das Erlaubte verbieten und das Verbotene erlauben. Na, und sie haben, obwohl die Zinsen alle haram sind, Zinsen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, La'anallahu آكل الربا وموكله. Das heißt, möge Allah verfluchen denjenigen, der die Zinsen nimmt und der die Zinsen gibt. Dann وكاتبه. Das heißt, und denjenigen, der es aufschreibt, وشاهديه, und denjenigen und die beiden, die es bezeugen. Ja. Alle sind gleichermaßen verflucht durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gibt nichts, was an Zinsen erlaubt ist. Und die Juden haben es teilweise erlaubt mit den Nichtjuden. Und Allahu a'lam, wie es bei den Christen verhält, auf jeden Fall nimmt man das ziemlich locker, das Ganze. Na, und sie befinden sich auch untereinander im Widerstreit, weil ja die Juden behaupten, sie hätten den Messias umgebracht. Und die Christen behaupten, die Juden hätten ihren Gott umgebracht. Ja, das sind so sich untereinander im Widerstreit. Und dann wird Allah, dann sagt Allah, aber gegen sie wird dir Allah genügen. Und der Sheikh Abu Bakr al-Jazair sagte, wenn Allah subhanahu wa ta'ala hier gesagt hätte, aber gegen sie wird Allah euch genügen, dann hätten wir kein Problem mehr mit den Juden und den Christen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam geschützt davor, dass er ermordet wird, davor, dass man ihm größeres Unheil anrichtet, wie man in mehreren Stellen sehen kann, wie Banu Nadir, die ja versucht haben, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu töten, indem sie ihn, wir haben ja die Geschichte schon mal erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit ihnen ein Abkommen gehabt hat, und das Abkommen besagte, wenn jemand aus Versehen umgebracht wird von den Juden oder von den Christen, von den Muslimen, also von den Banu Nadir oder von den Muslimen, dann tragen beide Parteien dazu bei, das Blutgeld zu bezahlen. Und als dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Freunden, mit einigen seiner Freunden zu Banu Nadir gegangen ist und ins Haus von einem ihrer Führer gegangen ist, dann haben sie sich ja vorbereitet, einen riesigen Felsen auf ihn raufzuwerfen. Und das war ja der Grund, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie dann aus Medina hat vertreiben lassen. Das ist eine Stelle, wo Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten, wie er hier eben gesagt hat, schützt. Und wir haben gesagt, Baqarah ist die erste Surah, die in Medina abgesandt worden ist. Und Allah hat gesagt, aber gegen sie wird Allah die genügen, und es ist auch so passiert. Und sie haben auch versucht, ein zweites Mal ihn umzubringen, und zwar zu vergiften, durch die jüdische Frau, die gewusst hat, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gerne das Fleisch der Schulter liebt, und dann hat sie dieses Stück besonders vergiftet. Und Huyay ibn Akhtab, der Jude, der am Tag der Parteien, die ganzen Parteien aufgerufen hat, gegen die Muslime vorzugehen, am Tag der Parteien, an der Grabenschlacht, wo man versucht hat, wo die Juden verantwortlich waren für eine bestimmte Ecke von Medina. Man hat ja den Graben nicht um ganze Stadt gemacht, nur um Teil. Und bei einer Öffnung waren die Banu Nadir verantwortlich dafür, dass niemand reinströmen kann von den Mushrikin. Und wer mit ihnen gekämpft hat, und sie haben diesen Vertrag gebrochen und haben praktisch die Öffnung freigegeben, sodass dadurch viele Muslime ums Leben gekommen worden sind. Und dann war die gerechte Strafe nur, dass eben alle Banu Nadir, die Männer von ihnen, hingerichtet worden sind, wie es auch, Alhamdulillah, geschehen ist. Denn es heißt auch im Alten Testament, sinngemäß Seele um Seele. Wenn jemand stirbt, dann jemanden umbringt, dann muss er auch dafür sterben. Das als allgemeine grundlegende Regel. Das ist keine Regel, die der Islam neu gebracht hat. Und subhanallah, trotzdem gibt es viele Leute, die findet man, wenn man mit ihnen diskutiert, ja, dann sagen sie, guck mal, die Muslime haben 700 Juden umgebracht auf einmal. Aber sie wissen nicht, in welchem Zusammenhang. Dass da vorne eine Schlacht stattgefunden hat und dass sie diesen Vertrag gebrochen haben und dadurch die Muslime gestorben sind, das erwähnen sie gar nicht. Und das ist meistens ist es Unwissenheit, ich weiß, es ist meist Unwissenheit, aber manchmal ist da auch eine schlechte Absicht dahinter. Er ist der Allhörende und Allwissende. Allah subhanahu wa ta'ala besitzt die vollkommenen Eigenschaften. Und er hört alles. Und er weiß alles. Und er sieht alles. Es gibt nichts, was Allah subhanahu wa ta'ala verborgen ist. Und das betont Allah subhanahu wa ta'ala mehr als einmal in seinem edlen Buch. Und er will uns unter anderem darauf hinweisen, dass wir, egal wo wir uns auf dieser Erde befinden, uns nicht entziehen können von seinem Wissen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-An'am, Surah Nummer 6, Vers 59, er verfügt über die Schlüssel des Verborgenen. Niemand kennt sie außer ihm. Und er weiß, was auf dem Festland und im Meer ist. Kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Und es gibt kein Korn in den Finsternissen der Erde und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet werde. Subhanahu wa ta'ala. Und er ist der Allhörende. Es ist egal, ob man laut redet oder leise redet. Allah ist nahe und er hört uns. Und selbst wenn man seine Gedanken nicht ausspricht, so weiß er sehr wohl, was das Innerste der Brüste verbirgt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er sich etwas zuschreibt, schreiben wir es ihm genauso zu. Das heißt, wenn Allah sagt, er hört alles, dann hört er alles. Wir können nicht fragen, warum hört Allah alles und wie geht das, das kann man sich nicht vorstellen. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala weiß über sich selbst am besten Bescheid und er redet über sich selbst und wir glauben das, was er gesagt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im 138. Vers Allahs Farbgebung. Oder auch wörtlich könnte man übersetzen Allahs Kennzeichnung. Wodurch? Durch den Islam. Und wessen Farbgebung ist besser als diejenige Allahs? Und ihm dienen wir. Das heißt, ihn fürchten wir und ihn streben wir an. Und somit ist Taufe sinnlos. Denn was zählt und was einen ins Paradies letztendlich eingehen lässt oder nicht, ist der Iman und die gesunde Aqida und nicht etwa die Taufe oder dass man glaubt, dass jemand für einen gestorben ist oder dem man von irgendeinem Menschen selig gesprochen wird oder so etwas. All dies nützt überhaupt nichts, sondern was nützt ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen kennzeichnet im Herzen als einen Muslim. Na. Die Juden und Christen sagten, werdet Juden oder Christen. Eine weitere Antwort auf diese Sache ist, dass wir zu ihnen sagen, oder wie Allah sagt im 139 Vers, sag, wollt ihr mit uns über Allah streiten? Wo er doch unser Herr und euer Herr ist. Das heißt, er ist unser Versorger und euer Versorger. Er ist derjenige, der euch erschaffen hat und derjenige, der uns erschaffen hat. Doch wir kennen ihn und ihr kennt ihn in Wirklichkeit gar nicht. Denn was bedeutet es, dass man Allah subhanahu wa ta'ala kennt? Es bedeutet, dass man weiß, was er von einem will. Und das bedeutet, dass man weiß, was er einem verboten hat. Das bedeutet, dass man Allahs Eigenschaften kennt. Was Eigenschaften gehört dazu, dass er die Gutestuende liebt und dass er die Ungerechten nicht liebt. Das sind alles, dass man Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Und deswegen, je mehr man Allah kennt, sag. Na. Für uns sind unsere Werke und für euch eure Werke. Für uns sind unsere Werke das Gebet, das Fasten, die Hajj, die Umrah, Al-Tawaf, Al-Zakah, Al-Sa'i, Al-Dhabh, Schlachten und so weiter und so weiter. Und für euch sind eure Werke Al-Fisq, die Frevelei, Al-Fujur, Abscheulichkeiten, dann für euch sind die Zinsen, wenn ihr sie haben wollt, und für euch sind Al-Kufr, Unglaube, und für euch ist der Unglaube gegenüber dem Koran, dem Islam, und für euch sind die ungerechten Werke, und für euch ist das Betrügen, Al-Khida', und für euch ist das Lügen, Al-Kadhib. Jeder bekommt das, was er verdient hat, und Allah subhanahu wa ta'ala wird einem am Tag der Auferstehung die eigenen Werke vorbringen. Und man wird sehen, was man getan hat. Und wir sind ihm aufrichtig zugetan, ihr nicht. Das ist damit gemeint. Wir sind ihm aufrichtig zugetan, ihr eben nicht. Ihr seid Mushrikun. Auf Arabisch heißt, وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ إِخْلَاص. Wir haben Ikhlas für ihn, wir tun das alles für ihn alleine, ihr aber nicht. Ihr tut es, um der Religion eurer Vorväter zu folgen. Und ihr tut es, um bestimmte Rangstufen im Diesseits nicht zu verlieren. Denn man muss sich bewusst sein, dass es für einen Menschen, der zum Beispiel Priester ist oder Papst ist oder was weiß ich, dass es für ihn viel, viel schwieriger ist, und eine größere Überwindung ist, den Islam anzunehmen, weil er dieses sein, weil er praktisch dann sein Gehalt nicht mehr bekommt, weil er diese Anerkennung als Gelehrte seiner Region nicht mehr hat und weil er dann erniedrigt wird und beleidigt wird und wird als Heuchler beschimpft und er wird seine Position in der Gesellschaft verlieren, Ehre verlieren, Macht verlieren und all das sind Dinge, die zum Beispiel Herakl nicht dazu gebracht haben, Muslim zu werden. Heraklius, der oströmische Kaiser. Na, und wir sind ihm aufrichtig zugetan, all unsere Taten, Aussagen, Absichten, alles, Essen, Trinken, endlich. Ja. All unsere Taten, sei es Essen, Trinken, Heiraten, Scheiden, alles Mögliche, machen wir für Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Wir gehören Allah und wir werden zu ihm zurückkehren. Und dann kommt ein interessanter Vers, den man gut als Argument bringen kann gegen die Juden und Christen, wenn man mit ihnen redet. Und wenn sie behaupten, dass sie auf dem rechten Weg geleitet sind. Und wenn sie behaupten, sie glauben an Moses und an Jesus und an Ibrahim, Ismail und Ishaq und Jakob und die Stämme, dann sagt man zu ihnen Folgendes, wie Allah sagte im 140. Vers, oder wollt ihr etwa sagen, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakob und die Stämme seien Juden oder Christen gewesen? In einer anderen Lesart, oder wollen sie etwa sagen, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakob und die Stämme seien Christen gewesen? Denn wenn sie jetzt sagen, ja, sie waren Christen gewesen, dann sind sie ungläubig. Ihrer eigenen Schrift gegenüber und der Logik gegenüber. Und wenn sie, und dem Koran natürlich sowieso. Und wenn sie sagen, nein, sie sind keine Juden, keine Christen gewesen. Also im ersten Teil, wenn sie sagen, sie sind Juden, Christen gewesen, dann leugnen sie ihre eigene Schrift, weil nirgends steht in dem Alten Testament oder Neuen Testament, dass irgendjemand an die Dreifaltigkeit zum Beispiel geglaubt hat. Okay? Und, oder das Judentum an sich ist ja, wenn überhaupt, dann ist das die Gesetzgebung von Moses, die ja vorher gar nicht da war. Und der Begriff Judentum wird abgeleitet, sagt man von Judas oder von Yahuda auf Arabisch. Oder hat auch ein anderer Bedeutung. Wir haben gesagt, Hud kann auch bedeuten von der Aussage Idna Hudna Erek, nachdem sie das Kalb angebetet haben, wir wenden uns dir wieder zu. Das heißt, diejenigen, die sich zuwenden, die sich wieder zugewandt haben nach der Anbetung des Kalbes, wieder zurückgefunden haben zum Islam. Auf jeden Fall. Und wenn sie sagen, nein, sie waren keine Juden und Christen, dann haben sie gegen sich selbst Zeugnis abgelegt, dass sie sich auf dem falschen Weg befinden. Sag, wisst ihr es besser oder Allah? Darauf dürfen sie auch nur antworten, Allah weiß es besser. Wer ist ungerechter, als wer ein Zeugnis von Allah bei sich verheimlicht? Und damit ist gemeint, sie sind ungerecht. Und es gibt keine ungerechtere Sache, als ein Zeugnis von Allah bei sich zu verheimlichen. Sie wussten, dass dieser Prophet aus einem kommen wird. Sie wussten das. Und sie haben die Eigenschaften sogar von dem Propheten aus einem gewusst. Und sie haben ihn sogar erwartet in Al-Madina. Und trotzdem haben sie ihn geleugnet, als er dann gekommen ist. Und sie haben, die Gelehrten von ihnen haben ihren Anhängern nicht mitgeteilt, dass das dieser Prophet ist, den wir die ganze Zeit euch gelehrt haben. Sondern sie haben nachher ihn geleugnet. Und das ist, und falsch Zeugnisaussage, zu sagen nachher, nein, es war nicht so, zu bezeugen, nein, es ist nicht so, das ist, gehört zu Al-Mubiqat, die großen Sünden, und sogar, auf Arabisch nicht die großen Sünden, sondern die vernichtenden, und dazu gehört, wie heißt es, Al-Sihr, und dazu gehört, Al-Shirk, ja? Und dazu gehört auch die Falschzeugnisaussage, Shahadatuz-Zur, auf Arabisch, Shahadatuz-Zur. Und sie wussten, dass der Islam wahr ist, denn der Islam, subhanallah, ruft ja zu nichts anderes auf, als dass man Allah subhanahu wa ta'ala alleine dient. Was kann daran falsch sein? Nichts. Und sie haben trotzdem nicht diesem Aufruf gefolgt. Das heißt, sie sind die Ungerechtesten, die man sich vorstellen kann. Und Allah sagt ja im Koran, in Surat Al-An'am, Inna shirka, Entschuldigung, in Surat Luqman, Inna shirka la dhulmun azim. Und zwar Luqman sagt es zu seinem Sohn, sagt er, wahrlich, Ashirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Und deswegen sind sie die Ungerechtesten, die man sich vorstellen kann, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Und Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut. Alles wird aufgeschrieben, was man tut. Es gibt keine Situation, wo man alleine ist. Es gibt keine, auch wenn man denkt, man ist alleine zu Hause. Man ist niemals alleine. Die Engel schreiben alles auf, was man tut. Äußerlich. Allerdings die Eigenschaften, die Absichten, kennen nicht einmal die Engel. Ich kenne nur Allah subhanahu wa ta'ala allein. Deswegen ist überliefert im Hadith, dass die Taten, wenn sie zu Allah hochgetragen werden und sie wenig erscheinen, denken die Engel, sie sind wenig, aber Allah subhanahu wa ta'ala vervielfacht sie aufgrund der reinen Absicht, die man gehabt hat. Und umgekehrt der gleiche Fall, die Engel denken, dass es große Taten gewesen sind und viele gute Taten gewesen sind, aber Allah subhanahu wa ta'ala macht sie zu verwehtem Staub, weil sie keinen Ikhlas gehabt haben und sie nicht für Allah getan haben. Deswegen, die Engel kennen nicht das, was in den Herzen der Menschen ist, und sie schreiben nur das auf, was man äußerlich macht. Das ist eine Gemeinschaft, die schon vergangen ist. Ihr kommt zu, was sie verdient hat, und euch, was ihr verdient habt. Man wird nicht durch die Taten anderer gerettet. Jeder erhält das, was er erworben hat und was er erwirbt. Und wir erhalten auch nur das, was wir selbst erworben haben. Und das ist ein Grundsatz. Wenn jemand gestorben ist, dann ist seine Sache abgeschlossen. Er darf nicht denken, dass irgendjemand für ihn noch etwas Gutes tun kann. Ist auf die einzelnen Ausnahmen abgesehen. Aber man kann nach dem Tod keine guten Taten mehr selbst verrichten. Die Sache ist vorbei. Und deswegen wird Allah subhanahu wa ta'ala auch nach dem Tod nicht mehr die Reue annehmen. Man wird bereuen. Jeder Mensch wird bereuen nach dem Tod. Jeder. Sei es Muslim oder Kafir. Aber diese Reue wird einem nichts mehr nützen. Und man wird nur das, es wird nur einem das in die Waagschalen gelegt, was man in seinem Leben erworben hat, bevor die Seele den Menschen verlassen hat. Und na, wa sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam,